WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. 90 Jahre ist er heute alt geworden. Der italienische Theaterautor und Regisseur Dario Fo, der 1997 für seine Arbeit den Nobelpreis für Literatur bekommen hat. Und wir feiern mit im WDR 3 Hörspiel mit der Hörspielfassung der Komödie Offene Zweierbeziehung von 1983. Der literarische Beleg dafür, dass offene Beziehungen kompletter Blödsinn sind. Alles mehr als zwei ist Unfug und führt einfach nur zu Selbstmord bei Dario Fo. Machtspiele und Gefühlsverwirrung heute im WDR 3 Hörspiel. Dario Fos offene Zweierbeziehung. Meine Damen und Herren, offene Zweierbeziehung. Von Franka Rame und Dario Fo. Mit Angelika Domröse und Werner Rehm. Regie Götzner Lepper. Kein Blödsinn, Antonia. Komm da raus. Du sag schon, was machst du? Du hast ja... Vielleicht bin ich schuld. Du komm endlich raus. Bitte, mach die Tür auf. Lass uns reden. Ja, hörst du? Nimm doch nicht immer alles so tragisch. Du, was hast du vor? Weißt du was? Du bist verrückt. Total übergeschnappt bist du. Die übergeschnappte Verrückte im Bad, das bin ich. Und der, der brüllt und mich anfleht, ich soll keinen Blödsinn machen, ist mein Ehemann. Komm raus, Antonia, ich bitte dich. Ich bin gerade dabei, einen Pillencocktail zu schlucken. Dolviran, Mogadan, Gelonida, Vesparax, Luminal, Phanodorm und dazu 28 Optalidon-Zäpfchen. Alles oral. Antonia, du sag doch was! Mein Mann hat schon den Rettungswagen alarmiert. So wie sie da sind, wird die Badezimmertür aufgebrochen. Gleich kommen die Krankenpfleger. Du, sie werden die Tür aufbrechen. Mein Gott, und das zum dritten Mal in diesem Monat. Wenn bloß das Magen auspumpen nicht wäre. Also das ist das Schlimmste. Mein Gott, dieser Schlauch in der Gurgel. Probiert das nie aus. Außerdem zwingen sie einen, zum Psychiater zu gehen. Ein Schwachkopf glotzt dich ewig an, die Pfeife im Mund schweigt, macht dann plötzlich den Mund auf, sodass ich erschrecke und sagt, lassen Sie es raus, gute Frau. Nur lassen Sie es raus. Sag was, Antonia! Ich bitte dich, oder schrei. Du lass doch wenigstens ein Röcheln hören. Da weiß ich wenigstens, wie weit du bist. Ein andermal habe ich versucht, mich zu erschießen. Oh, Scheiße, hör auf. Willst du mich ins Gefängnis bringen? Du, ich habe doch keinen Waffenschein. Einmal habe ich versucht, aus dem Fenster zu springen, aber mein Mann... Komm da runter. Antonia? Du hast ja recht. Ich bin ein blöder Hund. Du, ich schwöre dir, es war das letzte Mal. Lass mich! Wenn du wüsstest, wie egal du mir bist, was glaubst du? Du interessierst mich einen Dreck mit deinen Geschichten, mit deinen blöden Weibern! Ah, wärst du lieber, sie wären intelligent? Du, hör zu. Ja, du steigst jetzt da runter, ne? Kommst zurück auf den Teppich, dann können wir vernünftig miteinander lass reden. Lass mich los, du! Ich kann nicht mehr! Reden ist doch sinnlos! Ah. Ich springe! Nein! Doch! Nein! Doch! Ich warne dich, ich brech dir die Knochen. Er hat mir tatsächlich den Knöchel gebrochen, der Drecksack. Über 2 Monate habe ich das Bein in Gips gehabt. Und alle haben gefragt, ach, warst du Skilaufen? Ich wollte immer aus dem gleichen Grund sterben, weil er mich nicht mehr begehrte, mich nicht mehr liebte. Und jedes Mal, wenn ich wieder ein neues Verhältnis von meinem Mann entdeckte, war die Tragödie da. Kapier doch endlich. Diese Weibergeschichten spielen sich ausschließlich auf der sexuellen Ebene ab. Ja, aber bei mir, da spielt sich ja nicht einmal mehr was auf der sexuellen Ebene ab. Ja, aber entschuldige, bei dir ist es doch was anderes. Weil ich vor dir eine enorme Hochachtung habe. Hochachtung? Ja. Na du, darauf habe ich gewartet, die Achtung. Was ist das Wichtigste zwischen einem Mann und einer Frau? Die Achtung, ja? Du leck mich doch am Arsch. Ja, stimmt. In solchen Situationen konnte ich richtig ordinär werden. Nein, also so ging das doch nicht weiter. Geschlafen haben wir schon seit ewigen Zeiten nicht mehr miteinander. Muss das sein, dass du hier vor den Leuten unser Privatleben breitwalzt? Das ärgert dich, was? Zuerst dachte ich, na ja, vielleicht ist er krank. Mein Gott, was soll's? Er ist einfach überarbeitet. bis ich entdeckte, dass dieser Schuft ein ungemein intensives Sexualleben führte. Mit anderen Frauen. Und als ich ihn angefleht habe, mir das zu erklären, hat er sich rausgeredet. Ich und rausgeredet? Einmal hast du sogar versucht, dich mit der politischen Entwicklung rauszureden. Ich? Na, das hättet ihr hören sollen. Oh, mir ist nicht nach Liebe zumute. Ich bin völlig down. Die Gewerkschaft steht kurz vor der Spaltung. Der allgemeine Rückzug. Ja, was denn? Der Rückzug ins Privat ist eine Tatsache. Die habe ich doch nicht erfunden. Er existiert ganz real. Oder willst du leugnen, dass wir alle ganz schön frustriert waren, als sich herausstellte, dass unser Kampf umsonst war? Gescheitert. Und unter den Füßen das Nichts. Sag doch selbst, wo du hinsiehst. Nichts als Zynismus, oder? Und ob. Ja. Der eine lässt die Familie sausen und steigt auf Backwaren um. Der nächste schließt sein Büro und eröffnet ein makrobiotisches Restaurant. Und der dritte, der lässt eben seine Frau sitzen und schafft sich ein Heimbordell für den Eigenbedarf an. Und an allem ist die Politik schuld. Naja. Ich gebe ja zu, das ist ein idiotisches Manöver. Nur noch dran denken, welche legst du als Nächste um. Diese Wegwerfmentalität im Kopf, klar, das ist schrecklich. Nichts als Ex und Top, aber Antonia, ich schwöre dir, bei dir ist es anders. Du bist die einzige Frau, auf die ich nie verzichten könnte. Du bist mir das Liebste auf der Welt. Ja, du bist meine sichere Zuflucht, wie meine eigene Mutter. Ah! Mutter! Ich bin die Mutti! Na, das habe ich ja geahnt. Ich habe also Karriere gemacht, mein Lieber. Danke. Du, ich scheiß drauf, deine warme Höhle zu sein. Die Schulter, an der du dich ausweinst. Dein mütterlicher Busen. Merkst du denn nicht, dass du mich demütigst? Mensch, wie du mich behandelst. Ich werde dir beweisen, dass es noch Männer gibt, die mich mögen, du. Da brauchst du gar nicht so arrogant dazustehen und zu grinsen. Du, das zahle ich dir heim. Ich werde einen Puff aufmachen. Direkt vor deiner Firma. Auf den Strich werde ich gehen, mit einem Schild. Frisch und duftend, Sonderangebot. Typisch. Also das ist typisch. Wenn ich versuche, ehrlich zu sein, wenn ich betroffen bin, Antonia, dann machst du mich schlecht. Ich bemühe mich, offen zu sein, zu erzählen. Aber und bitte, du, dann rede doch. Du lässt mich ja nicht. Bitte rede und erklär mir, was passiert ist. Sag doch, was deine Sucht nach Bettgeschichten bedeutet. Immer nur Betten, als ob es kein anderes Möbelstück Komm, gibt, ja? Und her. Lass dann dich mal den Revolver los. Gib die Pistole. Du tust mir weh. Gib die Pistole, sag ich dir. Ich erschieß mich ja nicht. Ehrenwort? Ehrenwort. Ich erschieße dich. Mach keine dummen Witze. Bist du verrückt? Ja. Du hast abgedrückt, mich beinahe getroffen. Ich denke, wir machen ein Hörspiel. Jawohl, und ich wiederhole eine Szene. Ich bin geladen, weil ich mir das, was damals passiert ist, vorstelle. Ja, das heißt, ich habe kein Recht auf Fiktion. Nein, still! Hände hoch, Gesicht zur Wand, keine Bewegung. Gleich bringe ich dich um. Eines Tages ist mein Mann zum Gegenangriff übergegangen. Mhm. Was hast du denn getan, um zu verhindern, dass wir im täglichen Einheitsbrei ersticken? Und dass ich mir außerhalb der Familie Anstöße, Erlebnisse, Leidenschaft gesucht habe, da hast du nicht einen Versuch unternommen, mich zu verstehen. Na, dann erzähle ich mal eins von deinen sogenannten Erlebnissen. Ich zu Hause, frisch und duftend und bereit, wie man so schön sagt, am frühen Morgen. Er im Bad und onaniert wie ein kleiner Junge. Es macht dir Vergnügen, mich fertig zu machen, ja? Na gut. Ich brauch's eben ab und zu. Das ist gesund und das erleichtert. Besonders, wenn ich verkrampft und deprimiert bin. Ach Gott, das könnt ihr Frauen sowieso nicht verstehen. Das wirkt ganz ähnlich wie ein Besuch in der Sauna. Eine Sauna für dein Dings da, für dein... Oh, zwing mich nicht ordinär zu werden. Halt dich zurück. Du, was ist denn dabei, Ruhe, du, oder ich schieße. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, richtig. Eines Tages ist mein Mann zum Gegenangriff übergegangen. Plötzlich fing er an von wegen Heuchelei der bürgerlichen Umgangsform, verlogene Moralvorstellungen. Genau. Das mit der ehelichen Treue ist doch ein alter Hut. Ein menschenunwürdiges Postulat. Die Idee von der geschlossenen Zweierbeziehung innerhalb der Familie ist doch in Wahrheit nur erfunden worden, um ihre enormen ökonomischen Vorteile für die Gesellschaft aufrechtzuerhalten, um das Patriarchat zu verteidigen. Du weigerst dich. Nein, du kannst einfach nicht begreifen, dass es überhaupt kein Problem ist, verheiratet zu sein und gleichzeitig ein Verhältnis mit einer anderen Frau zu haben. Wichtig ist doch nur, dass zwischen uns beiden weiter eine Beziehung besteht. Verstehst du das? Eine Beziehung wie unter alten Freunden. Eine Beziehung, die auf gegenseitige Achtung beruht. So ist das. Ist das alles auf deinem Mist gewachsen? Schöne Worte sind das. Gegenseitige Achtung, Freundschaft. Ich weiß, was dir vorschwebt, mein Lieber. Pass mal auf. Klingelingeling. Ich öffne die Tür. Oh, ist ja mein Mann. Und wer ist das reizende Mädchen? Ach, darf ich vorstellen, das ist meine Frau und das ist meine Verlobte. Ach, wie reizend. Hübsch siehst du aus. Und, in welche Klasse gehst du? Also macht's euch mal bequem. Euer Abendessen ist fertig. Als Vorspeise Spargelsuppe. Er hat mir nämlich verraten, dass das dein Lieblingsgericht ist. Ich gehe dann, hm? Ist doch schließlich eure erste Nacht en famille. So hättest du es gern, nicht, mein Lieber? Du aber ohne mich. Mit dieser offenen Zweierbeziehung, da sind schon so viele Leute vor uns auf die Fresse gefallen. Das ist mir doch egal. Gerade weil die anderen damit auf die Fresse fallen, müssen wir uns da reinknien. Sie neu erfinden, uns zuliebe. Mensch, du hau bloß ab. Aber mein Mann hat nicht locker gelassen. Naja, schließlich hat er mich überzeugt. Wenn wir unsere Ehe, unsere Freundschaft, also wenn wir unser Privatleben retten wollen, dann müssen wir unsere Bettgeschichten ausdiskutieren. Das einzige Problem für mich war das Kind, Roberto. Und sieh da, ausgerechnet, mein eigener Sohn hat mich ermutigt. Jetzt hör doch mal zu, Mama. So geht's doch nicht weiter mit dir und Papa. Ihr zwei zerfleischt euch noch mal gegenseitig. Und zuerst musst du mal endlich aufhören, bloß ein Anhängsel vom Papa zu sein. Na, wenn Papa zu seinen Frauen rennt, dann suchst du dir eben, aber nicht aus Rache, Mama, dann suchst du dir eben einen anderen Mann. Oh, Junge. Roberto, was redest du denn da? Ach, Mann, Mama, nur hör doch auf, die heilige Mutter Gottes zu spielen. Du findest schon einen, der jünger ist als Papa. Und möglichst sympathisch. Vielleicht sogar einen Genossen. Aber bitte keinen Sozi, Mama, damit du nicht gleich wieder enteignet wirst. Um Gottes Willen, was redest du denn da? Das ist ja Wahnsinn. Ich als Frau in meinem Alter, ich kann doch nicht durch die Gegend laufen und Männer anmachen. Aber was heißt denn anmachen, Mama? Es reicht doch schon, wenn du dich drauf einlässt. Nicht mehr so zu bist. Nicht mehr so verkrampft, ja? Also du musst es versuchen, Mama. Bei dem Ordnungsruf Mama, na, da hab ich gehorcht. Als erstes habe ich mich selbstständig gemacht. Zum Glück fand ich die Wohnung hier und bin umgezogen. Und dann warf ich meine gesamte Ehegarderobe inklusive Bettwäsche, also kurz alles, was mir gehörte, auf den Müll. Weg damit, fort mit diesen Erinnerungen an unglückliche Zeiten. Und anschließend rannte ich ins Kaufhaus, um mich neu einzukleiden, von Kopf bis Fuß nach der neuesten Mode. Ach, was habe ich nicht alles gekauft? Schuhe. Mit unglaublich hohen Absätzen. Pumphosen, Schlabberröcke. Nee, du hast jeden modischen Schwachsinn mitgemacht. Und? Ich verbrachte die Tage mit Gymnastik, mit Laufen, Spazierengehen, nahm ich weiß nicht wie viel Kilo ab. Sogar größer bin ich geworden. Ja, ja. Und das Make-up, oh, das war ein Violett. Ich sah aus. Na, schrecklich. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich hatte so ein gewisses Etwas. Ich meine, irgendwas war dran an mir. Ja, und die Frisur, die war ganz verrückt. Auf Punk. Also meine Haare, die flanzen zu Berge. Natürlich hatte diese äußere auch eine innere Veränderung zur Folge. Ihr kennt das ja, wie man sich fühlt, wenn man verlassen worden ist. Mein Gott, wie hässlich, wie langweilig man ist. Eine traurige Erscheinung bis hin zum Gang. Ich hatte vergessen, dass ich Hüften besaß. Ich starrte fortwährend auf die Erde. Und was ich fand, war Hundescheiße. Ach, das war eine trostlose Zeit. Und dann habe ich mich eingelassen, wie mein Sohn sagte. Ich habe mich angeboten. Hä? Na, eine Arbeit war das. Aber ich wurde belohnt. So? Ich hatte Erfolg. Also einen Erfolg hatte ich. Der machte mich manchmal direkt mutlos. Wie jung die alle waren. Ach, manchmal so jung, so alt wie mein Sohn. Ob die in mir auch eine zweite Mutter suchten? Eine Ödipus-Beziehung? Also ehrlich gesagt, mit einem dieser Jungen, da hatte ich ja eine Affäre. Eine ganz ernsthafte nicht, aber immerhin. Ach. Er war dermaßen schön mit seinem Blauauge. Er hatte sogar zwei Blauaugen und eine fantastische Haut und fantastische Zähne. Stücker 60 bis 70, vor allem, wenn er mich anlächelte. Kurz, naja, ich hatte mich ein wenig für ihn erwärmt. Auch weil er heftig litt. Er war schrecklich verliebt in mich, ganz verzweifelt und rief ständig an. Er weinte und telefonierte stundenlang. Manchmal, wenn ich den Hörer abnahm, hörte ich nur Schluchzer und Seufzer. Ich war innerlich ganz zerrissen, wo ich doch eine Mutter bin, der arme Junge. Und schließlich habe ich mich mit ihm verabredet. Ganz außerhalb. Naja, ich meine an der Peripherie, damit ich keinen Bekannten in die Arme laufe. Also ich komme ganz aufgeregt an, ich blöde Kuh, mit Herzklopfen, setze mich, er ebenfalls blass und zitterig, bis der Kellner kommt und mich fragt, was darf's denn sein, gnädige Frau? Und für den Herrn Sohn? Für mich darf's ein Doppelter sein. Und ihm bringen Sie bitte eine Fanta mit Strohhalm. Anschließend wollt ihr mich aufhängen. Ja, es gibt schließlich auch noch Männer in meinem Alter, aber ich weiß nicht, hat er ein Pech? Also auf Typen bin ich gestoßen. Ich kann euch flüstern. Traurige Gestalten. Geschlagene, völlig verbitterte Figuren. Von allen verraten. Von der Ehefrau, von der Geliebten, von Kindern und Neffen. Also ein Abgrund von Verrat tat sich auf. Ja, ein wahres Vergnügen, nicht? Mein Mann dagegen ist förmlich aufgeblüht. Du hast meinen Segen, du offener Zweier. Geh hin und liebe in Frieden. Na, ihr hättet ihn sehen sollen. Ja, ich war wie ausgewechselt. Ein Erfolg der offenen Zweierbeziehung. Endlich war ich mein Schuldbewusstsein los. Endlich war ich ein freier Mensch. Er lief nicht, nein, er flog förmlich durch die Gegend an mir vorbei. Schaffte sich einen neuen Wagen an, auf Kredit natürlich, nicht? Einen roten Sportwagen mit offenem Verdeck. Naja, er lief wochenlang mit einem steifen Hals rum. Jedenfalls, wenn er bei mir war. Denn er kam trotz seiner Liebesgeschichten täglich zu mir, seiner Ehefrau. Und dann erzählte er endlos von seinen Affären. Entschuldige, das hast du doch selber verlangt, dass ich dir alles erzählen soll, oder? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin eine Masochistin. Bei dir jagte ein Abenteuer das andere, während ich Telefondienst machte. Hallo? Nein, ich bin die Sekretärin. In Ordnung, Fräulein. Ja, um Punkt 7 werde ich ausrichten. Hallo? Nein, ich bin die Sekretärin. In Ordnung, Fräulein. Ja, um Punkt 7. Nein, um 8. In Ordnung, werde ich ausrichten. Also ein Hin und Her war das. Damals hatte er auch eine recht ernsthafte Beziehung mit einem 27-jährigen Mädchen. Also diese Frau war unheimlich intelligent, sehr offen, sehr vorurteilsfrei. Also kurz eine Linksintellektuelle. Stimmt. Und warum dieser abfällige Ton? Was ist denn daran abfällig? Im Gegenteil, ich fühlte mich geehrt, eine Intellektuelle in meiner Wohnung zu haben. Also diese 27-jährige Intellektuelle verreiste einmal. Sie fuhr nach New York, stellt euch vor, für 9 Tage. Und als sie zurückkam, da hatte sie ihre Sprache total verlernt. Sorry, I mocht a drink. Hot and schwarz. Eine Tasse Kaffee? Oh yes, das ist a point. Das ist so gemein. Also du verletzt mich absichtlich. Und im Gegensatz zu mir liebte sie ihn ohne jeden Besitzanspruch. Ihr blieb auch nichts anderes übrig, denn sie hatte eine feste Beziehung mit einem Mann, welcher seinerseits ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte, die mit einem Menschen verheiratet war, der wiederum, also kurz, das war ein Ringelpiez von offenen Zweiern am Fließband, immer im Kreis rum. Zur gleichen Zeit hatte er auch eine Affäre mit einem ganz niedlichen Mädchen. Wir spielen zusammen, sagte er. Die war ein großes Schleckermäulchen, lutschte andauernd am Eis, lief immer mit so einem Hörnchen herum, auch im Winter. Sie ging nämlich noch zur Schule und er half ihr beim Schularbeiten machen. Du sagst es. Aber der Schluss war ein Tiefschlag. Jetzt kommt der Knüller. Eines schönen Tages kommt mein Mann ganz verlegen an und sagt, na los, du, sag doch mal, was du gesagt hast. Du, ich hab da ein Problem. Es geht um Frauensachen. Könntest du mit der Petra nicht mal zum Frauenarzt gehen, damit der ihr die Spirale einsetzt? Was? Also du schaffst es bestimmt, sie zu überzeugen. Also mit dir würde sie hingehen, da bin ich ganz sicher. Na klar, ich spiele für deine Petra die Mutti, bring sie zum Gynäkologen und spreche, Herr Doktor, sind Sie so nett, dieser jungen Dame eine Spirale einzusetzen? Sie ist die Verlobte von meinem Mann. Ich sage dir, mein Lieber, vorher verpasse ich dir eine Spirale und zwar durchs Präputium. Sehen Sie? So hat sie reagiert. Aber das ist noch gar nichts. Erzähl ihnen, was du anschließend verbrochen hast. Keine Angst, ich schäme mich nicht. Zugegeben, ich war nicht sehr geistreich. Also, ich griff zufällig nach einer Dose Tomaten. Eine 5-Kilo-Dose. Und die habe ich ihm auf den Kopf gekippt. Und ihm dann die leere Büchse übergestülpt bis zum Kinn. Der sah aus wie ein Ritter, der zum Turnier geht. Und dann habe ich seine Hand gegriffen und sie in den Toaster gesteckt. Ja, man sieht noch die Streifen. Sah aus wie ein argentinisches Steak. Und angebrüllt hat sie mich. Hat mich beleidigt. Ungeheuer demokratisch, was? Unsere offene Zweierbeziehung, nicht wahr? Na sag mal, was hast du eigentlich erwartet? Ich weiß nicht, was in ihn gefahren war. Es war unbegreiflich. Er war dauernd auf Brautsuche, wie besessen. Ich habe meine Freundinnen befragt. Ja, aber was sollen die sagen? Deren Ehemänner waren ja auch auf der Balz. Kaum sehen sie ihn Arsch, schon riskieren sie vom Bus überfahren zu werden. Als ob ein Virus sie befallen hätte, der Erectococcus. Meiner dagegen ist nicht nur auf der Suche, er wird sogar fündig. Kommt mir vor wie so ein fanatischer Pilzsammler, der die Wälder nach Pilzen abgrast, sie dann trocknet, auffädelt, einweckt. Bloß statt Pilzen, wie soll ich mich ausdrücken, sammelt er Pilzchen, Muscheln, sucht Möschen, Muschis, Miezen, Mäuschen, Pussis. Ich leide an Wahnvorstellungen. Zu Hause in jedem Winkel abgenutzte, abgelegte Mösen. Blonde und dunkle. Eine Zwangsvorstellung ist das. Überall sehe ich sie. Im Bad greife ich zur Seife. Ein Möschen. Ob ich sie pflege? Aber ich gieße sie regelmäßig wie die Rosen. Die Frischhalteflüssigkeit stellt mir die Samenbank, bei der mein Mann Ehrenmitglied ist. Das halte ich nicht aus. Ich gehe, und zwar sofort. Du bist doch nur deinen Feministin, deinen Freundin mit ihrem fanatischen Männerhass, denen das Gehirn im Bauch sitzt, denen wirst du imponieren und weiter nichts. Weißt du, was du da treibst? Das ist Lynchjustiz, ist das. Ist das kein guter Einfall, dass ich sie gieße? Ach was. Na, ich liebe das Paradoxe. Ja, und was ist daran paradox, bitteschön? Ich bin der Obermacker, ja, ja. Ein Prototyp, sozusagen. Ein klassischer, genital fixierter Priapus. Ein total gefühlloses Wesen, nur Ficky-Ficky. Du hast doch wohl vorhin bewusst vermieden, darauf hinzuweisen, dass ich mich zum Beispiel mit den meisten von all den Frauen lediglich treffe, um mich zu unterhalten. Und zwar nicht unbedingt im Bett. Was? Aber du hast doch selber gesagt, das wären alles nur Bettgeschichten. Logo, wenn ich sagen würde, dass zwischen uns auch gefühlsmäßig was abläuft, dann drehst du doch total durch. Antonia, versuch doch wenigstens einmal, dich zu benehmen wie ein vernünftiger Mensch. Eines Tages war es soweit. Ich habe mich wie ein vernünftiger Mensch benommen. Schluss jetzt mit diesem ewigen Zuhausehocken und Heulen. Schluss mit den Fensterstürzen. Auf und ins Leben gestürzt. Ich habe mir eine Arbeit gesucht. Arbeit. Das ist sehr wichtig. Da kommt man unter die Leute. Verlässt früh morgens das Haus, lernt im Bus jemanden kennen. Naja, oder auch nicht. Ach, das ist Leben. Das ist Wärme. Egal, was du für ein Gesicht machst. Von morgens bis abends. Aber abends hängst du durch. Und wie? Abends saß ich zu Hause vorm Fernseher. Am schlimmsten ist die Werbung. Sag es mit Liebe, sag es mit Liebe. Und ich Mutterseelen allein. Da fing ich an auszugehen. Ich arbeitete beim nächsten Therapiezentrum, machte mich nützlich. Bis meinem Mann, der bei all seinen Liebesaffären nie aufgehört hatte, mich zu besuchen, endlich auffiel, dass ich von Tag zu Tag ruhiger, um nicht zu sagen entspannter wurde. Besonders rätselhaft fand ich, dass dich meine Abenteuer plötzlich nicht mehr interessierten. Stattdessen fragtest du mich pausenlos aus. Sag doch mal, wen hast du kennengelernt? Was ist denn los? Ja, sie hat alles abgestritten. Na ja, weil es nicht einfach ist, wenn man seinem eigenen Ehemann sagen muss, weißt du, mein Schatz, Ehemann bleibt Ehemann. Bis ich mir eines Tages während der Morgengymnastik ein Herz gefasst habe und sagte, weißt du, Schatz, vielleicht habe ich endlich den Richtigen gefunden. Ah, sag bloß, wer ist es? Fragt er und ringt nach Luft. Meine erste Reaktion war, dass ich dich umarmt habe, das musst du zugeben. Und zwar ziemlich heftig. Ja, sehr heftig. Komm, wir spielen die Szene mal vor. Ich glaube, wir haben Rommi gespielt. Ach, haben wir Rommi gespielt? Ja. Na ja, gut, dann haben wir Rommi gespielt. Ja. Jedenfalls hatte ich die besseren Karten. Aber ich habe gegeben, stimmt's? Mhm. Ja. Weißt du, Schatz, vielleicht habe ich endlich den Richtigen gefunden. So. Oh, du, das freut mich aber. Glaub mir, du, das freut mich aufrichtig für dich. Erster Kartenfall. Du hast endlich den Richtigen? Das ist ja nur... wie heißt er? Ich meine, was macht er? Da kommst du nie drauf. Nein? Erstens ist er nicht aus unserem Bekanntenkreis. Ist er nicht? Also, nein. Das ist günstig. Ja. Und zweitens, Professor. Aha. Er unterrichtet Physik. Ah ja, ein Lehrer. Nein, nein, nein, nein, nein. Vorsicht, mein Guter. Er hat einen Lehrstuhl an der Uni in Pisa. Ey, ey, er ist ein Privatdozent. Und außerdem arbeitet er bei Euratom in Ispra. In der Forschungsabteilung für Nuklearenergie. So, so. Nuklear. Zweiter Kartenfall. Der ist auch hochinteressant. Sag mal, dann wird er dir bestimmt klar gemacht haben, wie sicher unsere Atomkraftwerke sind. Wetten, Er hat dich davon überzeugt, dass die Gegend am Ätna als AKW-Standort besonders geeignet ist, was? Sei nicht so boshaft. Er ist kein kalter Krieger, mein Guter. Im Gegenteil. Überzeugter AKW-Gegner. Aha. Unsere Planungsentwürfe sind total veraltet, sagt er. Sie basieren auf untauglichem amerikanischem Material. Die Strahlungsgrenze wird ständig überschritten. Aber die größte Gefahr sind unsere Politiker, weil sie sowohl dumm als auch bestechlich sind. Dann wird er sicher Minister. Für Forschung und Wissenschaft. Weißt du, was einer seiner Kollegen mir einmal gesagt hat? Wenn er in der Forschungsabteilung nicht so unentbehrlich wäre, dann hätten sie ihn aus politischen Gründen längst gefeuert. Unentbehrlich ist er? Hm? Ein Superhirn. Du, aber er lässt sich das nicht anmerken. Der spielt sich nicht auf wie Gottvater. Dann kann er nicht Minister werden. Dabei gibt der Sätze von sich, also die sollte man glatt in Marmor meißeln. Wenn er so einen Satz sagt, dann hole ich meinen Notizblock und schreibe mit. Was der sagt, das bleibt nämlich gültig. Vorgestern, da sagte er ganz unvermittelt, so wie andere Leute guten Tag sagen, das niedrigste intellektuelle Niveau haben zweifellos die Politiker. Aber das zweitniedrigste haben wir Wissenschaftler. Ja. Gemeinsam haben wir deshalb Hiroshima auf dem Gewissen. Ja, ist ja nur scharfsinnig. Glaub gar nicht, dass das so ein Langweiler ist, du. Nein. Der ist politisch aktiv, intelligent und äußerst geistreich. Man lacht sich tot in seiner Gesellschaft. Und außerdem habe ich erfahren, er wurde für den Nobelpreis vorgeschlagen. Romy. Der Liebhaber meiner Frau. Ein potenzieller Nobelpreisträger. Das ist irgendwie schön, nicht? Ein Genie in der eigenen Familie. Neulich hast du das nicht so locker hingekriegt. Entschuldige die indiskrete Frage. Wart ihr zwei schon... Naja, ich meine, habt ihr schon... ich meine, du verstehst, miteinander... Wie gern würde ich dir mit Ja antworten. Ja? Aber leider. Nein. Keine Liebe? Ah, klappt's nicht? Na, was ist los? Ach, gar nichts. Ich habe sogar große Lust. Ich liebe ihn. Aha. Aber ich kann auch nicht. Ich bin ein bisschen blockiert. Aber er hat das sofort begriffen. Na, was denn? Na, dass ich damit Probleme habe. Er hat mich gleich beruhigt und gesagt, Eurenia... Aber du heißt doch Antonia. Ja, aber er sagt Eurenia zu mir. Aha. Das ist ein wichtiges Elementarteilchen des Plutoniums. Elementar- also da kann er mich doch nicht Antonia nennen, nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Eurenia, ja. Hat er gesagt. Ja. Was zwischen uns beiden läuft, ist wahnsinnig wichtig. So. Das darf nicht zerstört werden. Wir müssen uns Zeit füreinander nehmen, einen langen Atem haben. Du hast recht, habe ich erwidert. Falls wir gleich miteinander schlafen, läuft es bloß auf einmal Vögeln hinaus und dann Schluss, nicht? Wie mir das neulich passiert ist. Neulich? Das hat mich umgehauen. Hinterher habe ich mich gefühlt wie ein Putzlappen. Putzlappen? Vögeln? Entschuldigung, wann war denn das? Ich meine, davon weiß ich ja gar nichts. Das war eine Dummheit. Nur Sex. Das lief rein auf der sexuellen Ebene. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Den gleichen Quatsch habe ich dir vorhin erzählt. Aber gar nicht, das ist kein Witz. Du kennst mich. Wenn keine Liebe im Spiel ist, fühle ich mich hinterher völlig leer. Bin so traurig. Hinterher? Antonia, nun, sag, wer werd ich denn so? Ich meine, hinterher, leer, traurig. Es geht dich überhaupt nichts an. Das interessiert mich aber. Ich erzähl dir ja auch immer alles, haarklein. Ja, aber ich nicht. Da bin ich eben etwas zurückhaltender. Ach. Für mich war es ja schon eine Qual, dem Professor diese Geschichte zu beichten. Was, dem hast du davon erzählt? Ja, ich hielt das für angebracht. Er muss doch meine Schwächen und Fehler kennenlernen, wissen, was ich für ein Mensch bin. Ja, das ist richtig. Also mir gegenüber brauchst du ja nur zu zeigen, wie du nicht bist. Du, ich fürchte, mit dem Atommenschen ist es dir wirklich ernst. Schon möglich. Was willst du eigentlich? Über Liebesgeschichten kann man nur lachen. Was ich will? Ja, was will ich eigentlich? Ja, schließlich habe ich dir dazu geraten. Du weißt, ich kann ein sehr umgänglicher, einfühlsamer, ja, man kann schon sagen... demokratischer Mensch sein und... verdammte Scheiße. Mir läuft der Schweiß runter. Das ist so ein mieses Gefühl. Ich bin wirklich ein typischer Männerarsch. Es muss einmal gesagt werden. Die offene Zweierbeziehung hat ihre Nachteile. Die Hauptregel heißt, soll die offene Zweierbeziehung funktionieren, dann darf sie nur nach einer Seite hin offen sein. Nach der Seite des Mannes. Denn falls die Beziehung nach beiden Seiten geöffnet wird, gibt's Durchzug. Hm, du sagst es. Solange ich derjenige bin, welcher... Klar, ich kann dich benutzen. Verschmähen, wegwerfen, ja, wegwerfen, wie es mir passt. Aber wehe, es kommt irgend so einer daher, der es wagt, dich aufzulesen, irgend so ein Lumpensammler. Mach dich nicht schlechter, als du bist. Ja, fehlt nur noch, dass er Gitarre spielt und singt. Du kennst ihn? Wen? Na, wen schon? Gib's zu, du hast uns nachspioniert. Ich, du? Nein. Na, und woher weißt du, dass er Gitarre spielt und singt? Im Ernst, das macht er? Ja. Also, wenn so ein Superhirn in seinem Alter anfängt, sich wie Mick Jagger aufzuführen, du... In seinem Alter? Naja, ich weiß nicht. Er ist 38. Ja. 7 Jahre jünger als du. Und 7 Kilo leichter. Und er ist auch kein Epigon. Er hat seinen ganz eigenen Stil am Klavier, ja? Und außerdem komponiert er. Also, du, das lag mir auf der Zunge. Vermutlich komponiert er auch noch. Ja, er schreibt Text und Musik. Mit einigen seiner Songs hat er einen Riesenerfolg gehabt. Zumindest den solltest du kennen. Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Vater. Ja, was die Nannini sind. Ja, das stammt von dem, ja. Ach, der schreibt Feministenlieder. Du, wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind es feministische Männer. Besonders 38-Jährige. Wie schwerfällig du bist. Das ist doch ironisch gemeint. So, na. Hör mal zu. Ich verrate dir was. Naja, nun spuck's aus. Das ist mir zwar ein bisschen peinlich, aber... Na, raus damit. Er hat mir ein Lied gewidmet. Und weil du mein bester Freund bist, sollst du es hören. Willst du? Nein, danke. Du hast wirklich Stil. Ich hätte es nie über mich gebracht, meinem Ehemann ein Lied vorzusingen, das meine neue Liebe für mich komponiert hat. Hallo, hör mal zu, wie es geht. Du warst schon in der Leitung. Ich hatte kaum gewählt. Die Nummer, die vor lauter Liebesschmerz mich quält. Du warst schon an der Strippe. Du Nummer meiner Sucht. Schön, als wär's von Dario Fo. Klingt allerdings nicht nach einem Atomphysiker, sondern eher als hätte es ein Fernmeldetechniker geschrieben. Ach, wegen der Telefonleitung? Ja. Aber gerade das ist doch umwerfend. Also wenn ich ihn treffe, dann sage ich ihm das. Was denn, du siehst ihn? Wann denn? Ach, du liebe Zeit, zum Frühstück. Wir wollen doch das Weekend zusammen verbringen. Entschuldige, jetzt muss ich mich aber umziehen. Sag mal, wenn die Geschichte so ernst ist, ich meine, wenn ihr so gut zueinander passt, ja, worauf wartet ihr noch? Warum zieht er nicht zu dir? Nein, mein Lieber. Diese Dummheit mache ich nicht noch einmal. Mit einem Mann in einer festen Beziehung zusammenleben. Ja, auch dann nicht, wenn ich derjenige wäre, der dir das vorschlägt? Um Himmels Willen, nie wieder! Dafür habe ich zu lange gelitten, mein Liebling. Aber sag mal, warum bist du denn so nervös? Ach, ich bin doch nicht nervös. Lächerlich. Aber natürlich bist du nervös. Seit einer Stunde knapperst du Fingernägel. Blödsinn. Na, trink doch ein Schnäpschen zur Entspannung. Schnäpschen, das ist eine Schnapsidee. Mist. Schmeckt nicht? Nein, nicht der Schnaps. Ja, ich bin ja selber schuld. Ich hab's ja selber so gewollt, da kann man nichts machen. Ich hab dir das ja alles eingeredet. Falls es eine Frau ist, ich bin nicht zu Hause. Warum denn? Ach Gott, warum? Hallo? Es passt mir jetzt nicht. Oh. Oh, Liebling, ich muss mich erst fertig machen. Er. Er? Was denn für ein Er? Ach, du holst mich ab, du kommst her? Wann denn? In einer halben Stunde? Oh, doch, komm nur. Nein, ich bin allein. Ja, ich warte doch schon. Ja? Ja, sehr. Ja. Ich sag dir den Satz ganz. Ich mag dich sehr. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Also weißt du, war das nötig, mich derart anzustarren? Ich war ja völlig gehemmt. Habe ich das jemals bei deinen Freundinnen gemacht? Warum sagst du, du wärst allein? Ärgert dich das, wenn er erfährt, dass ich bei dir bin? Ivo, also gut, ja. Es ärgert mich. Ah. Da haben wir die Bescherung. Der Professor ist eifersüchtig. Ja, und eifersüchtig? Na, das ist ja wohl ein Witz. Nee. So, trink mal dein Schnäpschen aus und dann hau ab. Ich soll gehen? Warum denn? Na, weil er kommt. Das hast du doch gehört. Was soll denn das? Tauschen wir jetzt die Rollen? Muss ich mich neuerdings verstecken, ich, der Ehemann, weil der Professor kommt? Siehst du? Es stimmt also. Er ist eifersüchtig auf mich. Er ist es nicht. Ja, ich verstehe. Ich soll nur nicht merken, dass er gar nicht so spitzenmäßig ist, wie du behauptest. Vielleicht finde ich ihn gar nicht so toll. Das ist ein Atommensch? Welch eine Enttäuschung. Du, also der Atommensch, der ist kein Zwerg. Erhebe mal deinen Blick. Um ehrlich zu sein, ich fürchte eher, du bist die Enttäuschung. Wie? Was denn? Womöglich gefällst du ihm nicht. Ach, weißt du, ich habe dich ihm geschildert. Ja. Dein Porträt hat kaum Ähnlichkeit mit dem Original. No. Ich habe übertrieben, verstehst du? Mein Mann ist hochintelligent, habe ich gesagt. Ja. Außerdem ungemein großzügig. Richtig. Aufgeschlossen. Ja, bin ich das etwa nicht? Doch, du hast auch deine guten Seiten. No. Ich kenne dich ein Leben lang, seit dem Sandkasten. Eben. Und ich mag dich trotz deiner Fehler. Aber ich habe mich verändert in den letzten Jahren, mein Lieber. Einer, der mich kennt, so wie ich heute bin, und der dich dann sieht. Also, so jemand kann doch überhaupt nicht verstehen, dass ich so lange mit einem Mann wie dir zusammengelebt habe. Entschuldige schon. Hey, also, wo sind wir denn hier? Jetzt begreife doch endlich... Was glaubst du endlich, wer du bist? Ich bin eine andere geworden. Was? Du willst sagen, du hast dich um 180 Grad gedreht. Durchgedreht bist du. Dir ist das zu Kopf gestiegen, dass du mit Professoren verkehrst, mit diesen elitären Typen, die Rocksongs schreiben. Du kannst mich mal gern haben, mitsamt deinen hochgestochenen, kaviarverzierten, feinen Pickeln. Merkst du was? Das ist doch nicht einmal komisch. Ach. Du kannst mich mal gerne haben, ja? Was fällt dir eigentlich ein, mich hier so anzubeulen? Halt den Mund! Hilfe! Sag mal, bist du verrückt? Du hast mich provoziert. Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott, das... Verzeih mir. Idiot, du kommst daher in meine Wohnung, mir beim Selbstmord zu helfen. Grundsätzlich, ja. Also, was ist mir noch nicht passiert? Ja, furchtbar. Ich glaube, ich wollte dich umbringen. Nicht. Was? Ja. Ich war nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Doch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Da kommt doch dieser Unglücksmensch an zu dieser Tageszeit ohne Vorwarnung und will mich erwürgen. Na, ich rufe die Polizei. Du verschwinde aber sofort. Du brauchst gar nicht zu zittern, ich habe kein Mitleid mehr. Schluss jetzt! Man kann ja direkt sehen, wie sich dein Bauch aufbläht. Reiß dich zusammen, du verschwinde ins Bad, lass die Luft da raus und dann geh ab nach Hause. Ja, muss ich noch über mich lustig machen, ja? Überhaupt nicht. Ja. Meinetwegen entlüfte dich hier, wenn es sein muss. Was? Du siehst, ich bin noch wie eine Mutter zu dir, ich mach dir die Fenster auf. Mir tun nur die Leute da unten leid. Halt dich dein Maul, du dumme Ziege. Was? Na, das habe ich geahnt. Er bringt mich fast um und ich bin die dumme Ziege, na wie schön. Willst du mal die Wahrheit wissen? Ich versuche zu lachen, um darüber hinwegzukommen. Dabei zittere ich noch vor Angst, in meinem Leben bin ich noch nie so erschrocken. Na, wie du mich angestarrt hast, dein Gesichtsausdruck, das war Wahnsinn. Du hast ausgesehen wie der Papst, wenn er den Ausdruck Verhütung hört. Oh Gott, jetzt habe ich vor lauter Schreck die Stiefel falsch rum angezogen. Weißt du, ich bin völlig durchgedreht bei der Vorstellung. Du könntest mich für immer verlassen. Ich war so verbittert, so verzweifelt, Antonia. Du, Geliebte, ich liebe dich. Komm, lass uns miteinander schlafen, ja? Bitte, komm, du, zieh dich aus, ja? Nicht so hastig. Ja, nein, im Augenblick. Nein, da passt es mir ja überhaupt nicht. Sag mal, bist du denn verrückt geworden? Du verschwinde, ganz ich bin ruhig, doch verabredet. Du beruhige dich doch erstmal, entspann dich, ja? Du, komm, du, ich helfe dir beim Ausziehen, ja? Nein, ich will jetzt nicht. Aua, das Telefon, das, mein Kreuz, aua, Hilfe! Was denn, das Telefon? Ja, was denn, hallo? Ja, du, da meldet sich niemand. Du musst mir beweisen. Sag mal, was soll denn das? Soll das ein neuer Breakdance sein? Hey, du stehst auf meinem Fuß! Du begreif doch endlich. Ich will doch nur einen Beweis, dass ich dir noch etwas bedeute. Mensch, schlägt mich bloß am Arsch. Siehst du denn nicht, wie erbärmlich du dastehst mit deiner offenen Hose? Was bildest du dir eigentlich ein, sag mal? Ja, erbärmlich? Was habe ich denn verbrochen? Ich liebe dich. Ich habe doch nur gefragt. Ich meine, das muss doch wohl erlaubt sein. Ob du mit mir schlafen willst. Er hat ja nur gefragt. Sag mal, wie viele Jahre habe ich nicht mehr für dich existiert? Und ganz plötzlich, bloß wegen dem Atommann, da willst du auf die Schnelle mit mir vögeln? Von wegen offene Zweierbeziehung, ja? In Wahrheit willst du wieder Besitz ergreifen von dem, was dir gesetzmäßig zusteht. Du kannst mich mal ausleihen, aber du kannst mich nicht abtreten. Am liebsten würdest du mir doch ein Brandmal in meinen Hintern einbrennen, mit deinen Initialen, wie bei einer Milchkuh. Ja, wieder so eine idiotische Übertreibung. Hm? Das ist zum Wahnsinnig werden. Du redest daher wie eine Uraltemanze. Was ist? Du ziehst dich tatsächlich wieder an? Du willst also wirklich nicht? Es ist aus? Ein für alle Mal, Antonia. Antonia, darf man wissen, was in dich gefahren ist? Eine Frau, ein Mann, wie es ist schon erfahren, oder? Ja, wer mein weiß, Gott, ja, wer weiß. Gott, mein Gott, ich hab den Eindruck, du bist gar nicht mehr ganz da. Also du kommst mir so fremd vor wie ein Wesen von einem anderen Stern. Du musst versuchen, dich wieder zu finden, Antonia. Du, ich will die alte Antonia wieder haben, die mich meinetwegen beschimpft, die mich beleidigt, die aus dem Fenster springen will, die auf mich schießt, natürlich ohne zu treffen. Antonia, finde endlich zu dir zurück. Finde zu dir zurück. Sei wieder meine alte Antonia, die ewig Verzweifelte, die jeden Donnerstag aus dem Fenster springt und jeden Freitag hängt sie sich auch. Ach, komm doch zu dir zurück. Ach, du gehst mir auf den Geist mit deinen Kalendersprüchen. Es tut mir leid. Heute muss ich zu Hause bleiben. Ich finde mein Ich nicht. Wer hat mein Ego eingesteckt? Hat niemand mein Ego gesehen? Es hat doch eben noch hier vor dem Telefon gelegen. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie zufällig mein Ich vorbeifahren sehen? Ach, hau doch ab. Donnerwetter. Auf einmal so ironisch, so sprachgewandt. Aber wenn ich dann sage, das hat sie garantiert bei ihrem Professor gelernt, wird sie sauer. Apropos, darf man wissen, wie und wo du ihn kennengelernt hast? Durch seine Tochter. Aha. Das Superhirn hat eine Tochter. Ich kenne sie schon länger, durch meine Arbeit im Drogenzentrum. So, so. Sie assistiert dir bei der Arbeit? Nein, sie ist selber drogenabhängig. Was? Eine Süchtige? Ja, wir versuchten, sie mit Methadon davon wegzubringen und dabei habe ich ihren Vater kennengelernt. Ah, ja. Der Herr Professor hat also eine rauschgiftsüchtige Tochter. Sag mal, was sind denn das für Untertöne? Was meinst du? Ich kenne dich doch. Du scheinst dich ja direkt zu freuen. Wieso denn? Du bist erleichtert, dass der Professor eine drogenabhängige Tochter hat. Ach, du spinnst, du sag doch gleich. Na, sei doch ehrlich, sieh mich mal an. Ich kenne dich doch wie meinen Sohn. Hä? Hä? Sag ja die Wahrheit. Ja, es hat mich gefreut, stimmt. Weil dieser Professor anfängt, mir auf die Eier zu gehen. Dieser Gottvater, dieser junge, moderne, geistreiche Superman, ist doch klar. Weil er auch mal versagt hat. Nein, du hast versagt. Weißt du, was du bist? Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass es ganz schwierig ist, heutzutage ein Kind so zu erziehen, dass es nicht abdriftet in die Drogenszene. Nicht mit Gewalt in Berührung kommt. Ja, und? Ja, zugegeben, ich bin ekelhaft. Und trotzdem hat mir das Spaß bereitet. Das ist eine wahre Wonne für einen alten, spießigen Reaktionär, wie ich einer bin. Du altes Ekel. Du kennst ihn doch gar nicht. Du hättest den Mann sehen sollen. Als ich ihn kennenlernte, war er schlapp. Ein gebrochener Mensch, grau im Gesicht. So, er wird mir langsam sympathisch. Ich habe das Mädchen zu kurz kommen lassen, sagte er mir. Ich habe sie bloß verwöhnt und gehätschelt. Aber zu einer echten Liebe, da war ich nicht fähig. Hab nur an meine Karriere gedacht. Ich habe nur an mich gedacht. Ja, und du hast geantwortet, das dürfen Sie nicht sagen, Herr Professor. Das ist doch nicht Ihre Schuld. Dafür können Sie nichts. Daran ist die Gesellschaft schuld. Ach, halt doch die Klappe. Du hast die Herzenströsterin gespielt, oder? Damals hatte ich viel mehr Trost nötig als er. Deinetwegen. Und ihr habt euch gegenseitig euer schreckliches Leid geklagt. Meinetwegen. Bis ich eines Tages gesagt habe, Schluss jetzt mit dem Tränenvergießen. Wir sprachen gerade über Comiso. NATO-Stützpunkt, na, du weißt schon, die Raketenbasis in Sizilien. Ja, ich lese auch Zeitung. Was machst du? Ach so, ja. Also, wie schrecklich ist doch diese Indifferenz, diese Gleichgültigkeit bei so einem Problem, sagte ich. Das stimmt, sagte er. Und wir sind auch nicht viel besser als die anderen. Was sollen wir machen? Komm, wir fahren nach Comiso. Da sind wir nach Comiso gefahren. Nach Sizilien? Wann denn? Vor einem Monat. Entschuldige mal, vor einem Monat bist du da nicht nach Florenz gefahren, um der Cousine zu helfen, die schwanger war und abtreiben wollte? Das war die Version für den Ehemann. Nicht schlecht. Trotzdem, ihr enttäuscht mich. Ihr als Intellektuelle. Obere 10.000. Gehört zur versnobten Bourgeoisie und lasst euch ergreifen von der allgemeinen Friedenshysterie und reist nach Comiso. Dort reitet ihr euch ein, in das Häuflein der letzten vier Freaks, zusammen mit 10 fanatischen Masochisten und lasst euch verprügeln. Jetzt lässt er wieder den Reaktionär raus. Aber meine Liebe, es ist doch eine Tatsache, dass kein Mensch mehr an den Sinn solcher Demonstrationen glaubt. Sogar die kommunistische Partei kneift. Was soll das? Allein in Rom ist eine 500.000 auf die Straße gegangen. Ja, natürlich. Die großen Politspektakel in der Hauptstadt, die funktionieren ja immer. Die kommen immer an. Aber wer latscht schon bis Comiso? Wir. Ja, ihr, ja. Und sonst? Ein paar alte Widerstandskämpfer. 2 Unentwegte von der kommunistischen Jugendorganisation. Ein Körnerfresser mit chronischer Bronchitis, der seine Diät abgebrochen hat, dem man gesagt hat, fahr mal nach Sizilien, da scheint immer die Sonne. Und wenn du vor den Bullen wegrennst, kommst du ins Schwitzen und wirst am Ende noch gesund. Genau so ist es. Wir machten uns auf. Zug, erster Klasse. Mit dem Motorrad. Du sag das nochmal. Mit dem Motorrad. Du bist auf dem Motorrad nach Sizilien? Ich stell mir vor, wie du hinter ihm sitzt. Entschuldige. Rote Lederkluft mit wehendem Schal, Sturzhelm auf der Suzuki. Rum, rum, rum. Ach du, Irrtum. Es war eine antike Guzzi. Patriotisch. Erzähl, wie ging die Reise vonstatten? Lass mich mal nachdenken. Erste Station... Parma. Mailand, Parma. Kurze Strecke. Nächste Station. Das war's. Was? Wo bleibt Sizilien? Der Tourismus für den Frieden. Die Friedensliebe. Die hatten wir nicht, wie wir feststellen mussten. Uns wurde bewusst, dass diese Endzeittragödie, dieser atomare Krieg, ohne die Massen stattfindet. Ohne die Leute, die den alltäglichen Kampf auf sich nehmen, um den nächsten Tag zu überleben. Denen ist der Atomkrieg scheißegal. Nein, nein, mein Lieber. Dafür waren wir nicht zuständig. Wir blieben in Parma. Ach, Parma. Das Goldene ist überwältigend. Erinnerst du dich noch an unsere Hochzeitsreise nach Parma? Ja. Kein Vergleich. Es war herrlich. Wir gingen spazieren, aßen im Restaurant Stendhal. Hotel mit Pension, ich erinnere mich. Aber auch da hat's nicht geklappt mit der Liebe. Wer sagt es? Du warst doch ein bisschen blockiert. Aber nur bis Piacenza, nicht bis Parma. Da fiel die Blockierung aus? Total, da war ich total befreit. Wie die Zeit vergeht, was? Ach du liebe Zeit, ich muss mich ja beeilen. Also, wir sehen uns, wenn ich zurückkomme. Ich rufe dich dann an. Du, bitte, sei doch so nett und nimm den Hinterausgang. Geh durch die Küche raus. Ich will nicht, dass du dem Professor auf der Treppe begegnest. Also, mach's gut. Nein. Was? Nein. Na meinetwegen, wenn du so empfindlich bist, dann geh raus, wo du willst. Aber bitte geh. Nein. Nein, nein. Sag mal, warum nicht? Ja, warum nicht? Weil ich hierbleiben will. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Aber du hattest mir doch versprochen. Gar nichts habe ich versprochen. Ich will ihm ins Gesicht sehen, diesem Schwein. Es ist mein heiliges Recht, den Liebhaber meiner Frau kennenzulernen. Ich werde ihm ins freche Auge sehen. Und wehe, er wagt es verächtlich zu grinsen. Dann schlage ich ihm die Gitarre auf den Schädel. Ich flehe dich an, geh weg. Du machst mir noch alles kaputt. Nein. Du bist ein Ekel, ein Schuft. Ich könnte dich... Zuerst bringst du mich beinahe um den Verstand, diese Scheiße mit der offenen Zweierbeziehung zu akzeptieren. Endlich finde ich einen Mann, ich mag ihn. Und jetzt kommst du an, du Widerling, und willst zeigen, wie erbärmlich, wie roh, wie unsensibel du bist. Und willst noch seine E-Gitarre zerschlagen. Warum gibst du nicht zu, dass du mir den Tod wünschst? Gut, mach Schluss. Bring mich um. Jetzt mach ich den Gashahn auf. Nein, nein, bleib du ruhig hier. Ich gehe. Du gehst? Ja, aber aus dem Fenster. Damit du nie wieder in die Verlegenheit kommst, mich jemanden vorzustellen. Ach komm, mach dich da runter, aber ein bisschen schnell. Du Jammerlappen, du lächerliche Figur. Du kannst einem leid tun. Was denn, was denn? Wenn du aufs Fensterbrett steigst, dann ist das eine tragische, hochdramatische Sache. Und ich? Bei mir wirkt das Ganze bloß lächerlich und peinlich? Das ist eine Stilfrage, mein Lieber. Nun komm da runter. Es ist nur deshalb nicht dramatisch, weil du dich weigerst mitzuspielen. Ich hab dich am Fuß gepackt, hab halt geschrien. Wenn du unbedingt willst, dann spring aus deinem eigenen Fenster. Also, dass du jetzt noch spotten kannst. Habe die Nase voll. Erst erwürgst du mich, anschließend springst du aus dem Fenster. Was wird denn aus meinem Weekend? Schluss jetzt, verschwinde. Ich will dich nie wieder sehen. Ja, du wirst sehen, ich mach dir nie wieder Ärger. Wenn dein Genie ankommt, kann er dir helfen, mich aus der Badewanne zu ziehen. Aus der Badewanne? Ja, du allein schaffst das ja nie. Leichen sind ziemlich schwer, meine Liebe. Mein Gott, jetzt will er sich schon wieder umbringen. Und das in meiner schönen Badewanne, mit den Vergissmeinnicht-Aufklebern. Ich sehe, wie du dir die Nase zuhältst. Ist dir klar, dass man zum Äußersten entschlossen sein muss, um sich in einer Badewanne umzubringen? Das schaffst du doch nie. Ich bin zum Äußersten entschlossen. Wenn ich jetzt in der Wanne sitze, nehme ich den Föhn zur Hand, einen Knopfdruck, ich schalte ein und ein Blitzschlag. Ach, du hast gestern im Fernsehen Goldfinger gesehen. Nein, meine Liebe, ich habe von selber gute Ideen. Dazu brauche ich weder Fernsehen noch Physikprofessoren. Beschissene Einfälle hast du. Wie du meinst. Egal, ich muss mich vorbereiten. Mich ausziehen. Du willst dich nackt umbringen? Ja, erwartest du, dass ich im Anzug in die Wanne steige? Siehst du, ich habe auch Stil. Hör schon auf. Bitte, komm raus. Ich hab das doch nicht ernst gemeint. Ja, es war gemein von mir. Zu spät. Du rettest den Freund nicht mehr. Wehe, du schaust durchs Schlüsselloch. Schäm dich. Der ist ja verrückt geworden. Der hat tatsächlich den Stecker vom Föhn reingesteckt. Das ist ja lebensgefährlich. Komm da sofort raus! Endlich kapierst du, wohin es führt, wenn du mich demütigst. Ich will sterben. Verdammt doch! Du, ich habe alles erfunden. Kein Wort ist wahr. Es gibt doch keinen Professor. Komm raus. So? Das mit dem Genie war eine Lüge? Ja. Du kleine Schmierenkomödiantin. Ich gratuliere. Und was ist mit dem Telefon? Jemand hat sich verwählt und gleich aufgehängt. Na, und da habe ich so getan, als ob... Ja, gib's zu, du versuchst abzulenken. Nein, nein, jetzt mache ich ernst. Du Don, komm, komm, komm, überzeuge dich doch selber. Wir rufen jetzt bei Euratom an. Na, ich lache mich tot, wenn du fragst. Gibt es bei Ihnen einen Professor, der Gitarre spielt und meine Frau für... Was ist? Bist du überzeugt? Du hast wirklich alles erfunden? Und ich, Idiot, bin drauf reingefallen? Na, reg dich mal ab. Wenigstens einmal wollte ich dich leiden sehen. Nein, meine Liebe, nein, nein. Du bist und bleibst die Gelackmeierte. Wie bitte? Du bist reingefallen. Auf die Show mit dem Selbstmord. Ja? Schau dir doch mal den Zähler an. Siehst du? Ich habe die Sicherung vorher ausgeschaltet. Und jetzt schalte ich sie wieder ein. Ich hatte Lust, auch meine Show abzuziehen. Ja, glaubst du im Ernst, ich würde freiwillig den flambierten Mann spielen? Du Lump, du. Du gemeiner Hund. Du Betrüger. Schwein. Du Mörder. Ja. Du. Du, ein Mörder bist du. Ja, wie ging doch gleich dieser Song? Nein, wie war denn der? Du warst schon in der Leitung und ich habe dich gewählt. Ja, da willst du dich aufmachen, du. Na klar, ich gehe schon. Sterbe vor Lachen. Ich bin nicht verschossen. Wer sind denn Sie? Ja, wer sind Sie denn bitte? Na, wer schon? Der Professor. Das Superhirn. Halt! Nein! Schade. Offene Zweierbeziehung von Franca Rame und Dario Fo. Aus dem Italienischen von Renate Häfner-Gottjewitz. Es spielten Angelika Domröse und Werner Rehm. Technik Jörg Kunig. Ton Hans Martin. Regieassistenz Ingrid Tribowski. Regie Götz Nalepa. Eine Produktion von Rias Berlin. Dario Fos offene Zweierbeziehung in einer Hörspielfassung von 1987 zum Geburtstag von Dario Fo. Heute ist er 90 Jahre alt geworden. Am Mikrofon verabschiedet sich Sascha Zien. Schönen Donnerstagabend.